haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Abgereist ohne Adressangabe. Es war ein Tag, der grau und regnerisch war. Ich saß in meinem Büro und beobachtete im Haus gegenüber eine Frau, die mit ihrem Wellensittich schimpfte. Da hatte ich es noch gut, denn mit mir schimpfte niemand. Dafür wollte mich jemand sprechen. Sie war durchnässt und sah ein wenig aus wie die Schwester von Queen Elizabeth. Zumindest kaufte sie ihre Klamotten im selben Laden, und das ist auch nicht gerade die beste Referenz. Mein Name ist Seiler. Was kosten bei Ihnen Nachforschungen? Kommt darauf an. Was möchten Sie denn nachforschen lassen? Meine Tochter. Sie ist verschwunden. Wie alt ist Ihre Tochter? 19. Und wie lange ist sie schon weg? Seit einer Woche. Sie ist nicht mehr an ihrem Arbeitsplatz erschienen und sie ist aus ihrer Wohnung ausgezogen. Was arbeitet sie? Sie ist Coiffeuse. Sehr begabt. Sie hat mich kurz vor ihrem Verschwinden noch frisiert. Ist doch toll, nicht? Das kann ich nicht beurteilen. Haben Sie eine Vermisstenanzeige aufgegeben? Nein, bis jetzt nicht. Man weiß ja nie bei den jungen Leuten. Und Evelyn mag es nicht, wenn ich mich zu sehr in ihr Privatleben einmische. Ah, Sie vermuten also, dass Ihre Tochter mit einem Mann durchgebrannt ist. Schon möglich. Evelyn ist hübsch und kontaktfreudig. Ich möchte einfach wissen, ob es ihr gut geht. Haben Sie einen Verdacht? Nein. Und auch Ihre Arbeitskolleginnen wissen nichts. Aber ich glaube, dass dieser Frank, mit dem Evelyn zusammen wohnte, etwas weiß. Aber mir will er es nicht sagen. Evelyn lebte mit einem Mann zusammen? Ja, eine Wohngemeinschaft. Mit ihrem Lohn konnte sie sich keine eigene Wohnung leisten. Sie sagten, Evelyn sei aus der Wohnung ausgezogen. Ja, sie hat alle ihre Sachen mitgenommen. Und bei der Post habe ich auch schon nachgefragt. Abgereist ohne Adressangabe. Frau Seiler gab mir ein Foto ihrer Tochter und einige Adressen. Dann ging sie. Ich telefonierte ein wenig herum, aber niemand konnte mir einen Hinweis auf den Verbleib von Evelyn Seiler liefern. Ich machte mich auf den Weg zu ihrem ehemaligen Wohnpartner. Frank Grossenbacher war ein kurzgeschorener Mann mit dicken Lippen. Sind Sie von der Polizei? Nein, ganz privat. Ich war Stammkunde bei Evelyn Seiler. Das sieht man aber nicht. Ach, wissen Sie, meine Haare wachsen schnell und ungestüm. Wie lange wohnten Sie mit Evelyn zusammen? Ein Jahr. Hat Evelyn einen Freund? Wieso möchten Sie das wissen? Ich bin von Natur aus neugierig. Und junge Frauen gehören nun mal zur Natur und wecken meine Neugierde. Ich glaube kaum, dass Sie Chancen bei ihr haben. Sie hat also einen Freund? Nein, nicht, dass ich wüsste. Und Sie? Nie Interesse gehabt? Das habe ich längst hinter mir. Sie waren also einmal in Evelyn verliebt? Nein, ich meine das Rumbumsen. Das habe ich hinter mir. Wissen Sie, wie viel Energie bei einem Orgasmus verloren geht? Keine Ahnung. Ich habe nie ein Messgerät im Bett. Enorm, sage ich Ihnen. Ganz enorm viel Energie. Wenn man das in schöpferische Energie umwandelt, kann man außergewöhnliche Taten vollbringen. So gesehen müssten die Mönche eigentlich aus dem Vollen schöpfen. Nein, die dürfen ja nicht. Bei denen verpufft alle Energie beim Beten. Aber wenn man die sexuelle Energie richtig umsetzt, dann kann man Berge versetzen. Und Sie üben gerade am Matterhorn, oder was? Das war natürlich bildlich gesprochen. Eines Tages wird man von mir hören. Auch Sie. Und dann werden Sie sehen, was man mit sinnvoll eingesetzter Energie alles erreichen kann. Hat Evelyn Seiler ihre Energie auch vom Bett in irgendwelche Hirngespinste verlagert? Hirngespinste? Bildlich gesprochen, junger Mann, bildlich. Ich möchte nur wissen, ob sie auch eine Anhängerin ihrer Abstinenzler-Theorie ist. Ich glaube nicht, dass Evelyn reif genug dafür ist. Ich habe schließlich auch ein paar Jahre gebraucht, um so weit zu kommen. Hat sie Ihnen gesagt, wo sie hinzog? Nein. Sie sagte mir einfach, dass sie auszieht. Am nächsten Tag war sie schon weg. Der junge Mann wollte mir noch ein Buch schenken, in dem seine Theorie angeblich wissenschaftlich untermauert wurde. Ich lehnte dankend ab. Schließlich weiß unser eins mit der vorhandenen Energie Besseres anzufangen, als sie mit dem Lesen alberner Bücher zu verpuffen. Ich besuchte meine Klientin. Das war zwar nicht gerade die schönste Art, Energie zu verschwenden, aber dafür brachte diese Betätigung ein wenig Geld ein. Gut, dass Sie kommen. Was ist denn los? Ich habe einen Anruf erhalten. Ist Ihre Tochter wieder aufgetaucht? Nein, ein Mann behauptet, dass er meine Tochter entführt hat. Donnerwetter! Wie viel Geld verlangt er? 50.000. Üble Sache. Haben Sie so viel Geld auf dem Konto? Ja, solche Entführungen. Seien Sie ehrlich, Herr Maloney. Wie groß ist die Gefahr für Evelyn? Kommt auf die Nerven des Entführers an. Ich sag das zwar nicht gerne, aber wir sollten jetzt die Polizei einschalten. Ja, das ist wohl das Beste. Ich habe Angst. Das konnte ich gut verstehen. Ich mag Entführungen nicht. Sie enden meistens mit Mord und Tränen. Als ich zum Telefon ging, um die Polizei zu verständigen, wollte mir etwas nicht aus dem Kopf. Hatte der junge Mann nicht gesagt, dass ich bald einmal von ihm hören werde? Vielleicht hätte ich mir den Kerl mit den seltsamen Theorien etwas genauer ansehen müssen. Frau Seiler blieb erstaunlich gefasst. Und dies, obwohl der Polizist, der wenig später bei ihr erschien, auch nicht gerade eine Stimmungskanone war. Wo ist die Leiche, Maloney? Ist Evelyn tot? Unsinn, der ist immer so. Es handelt sich hier um eine Entführung. Von einer Leiche kann keine Rede sein, wenigstens vorläufig. Sie machen mir auch nicht gerade Mut. Tut mir leid, Frau Seiler, aber in solchen Fällen muss man mit dem Schlimmsten rechnen. Da übertreiben Sie aber, Maloney. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass dieser Entführer dingfest gemacht wird. Ruft der Mann nochmals an. Nein, er sagte, ich solle mich morgen um 16 Uhr mit dem Geld in mein Auto setzen. Er werde mich dann anrufen. Sie besitzen ein Autotelefon? Ja. Und wer weiß, dass Sie ein Autotelefon besitzen? Alle, die ein Telefonbuch zu Hause haben. Aha, das schränkt den Täterkreis schon ein wenig ein. Wenn ich richtig kombiniere, besitzt der Täter zumindest einen Telefonanschluss. Nicht schlecht. Wenn Sie so weitermachen und Ihnen noch die restlichen Haare ausfallen, können Sie sich als Kojak bewerben. Werden Sie mir in Ihrem Wagen folgen? Zu riskant. Vielleicht schickt Sie der Täter auf eine Stadtrundfahrt. Da würde ich früher oder später auffallen. Wir könnten einen Minisender in Ihrem Wagen unterbringen. Mit den heutigen technischen Hilfsmitteln können wir dann jederzeit auf 5 Meter genau sehen, wo Sie sich befinden. Und wenn der Mann verlangt, dass ich zu Fuß weitergehen soll? Ach, wissen Sie, die Polizei hat sicher auch einen Sender, der in Ihre Strumpfhose passt. Entscheidend ist, dass der Entführer keinen Verdacht schöpft. Zudem können wir Ihr Autotelefon problemlos abhören. Wir besprachen noch einige Details, dann ging ich in mein Büro und legte mich hin. Am nächsten Tag besuchte ich noch einmal den jungen Mann, der mit Evelyn Seiler zusammenwohnte. Sie schon wieder? Ich bin sicher, dass Sie mehr wissen, als Sie sagen. Das nehme ich doch schwer an. Soll ich Ihnen etwas über den Geschlechtstrieb verraten? Nein, danke. Soweit ich das beurteilen kann, sind Sie auf diesem Gebiet bloß ein Theoretiker. Ich wette, dass Sie ein Bulle sind. Sie verpuffen Ihre Energie sinnlos im Bett und auf dem Revier. Kein Wunder, dass noch nie ein Polizist einen Nobelpreis erhielt. Ich bin Privatdetektiv und wenn Sie so weitermachen, haue ich Ihnen meine Referenzen um die Ohren. Sie befinden sich noch nicht einmal im Stadium der inneren Gelassenheit. Das ist eine Voraussetzung, um Großes zu leisten. Ich muss jetzt leider gehen. Muss aufs Land. Etwas dagegen, wenn ich Sie begleite? Mir doch egal. Aber labern Sie mir nicht den Kopf voll mit dem, was Sie so täglich erleben. Sind sowieso nur jämmerliche Geschichten von Durchschnittsmenschen. Er fuhr zum Bahnhof und laberte mir den Kopf voll mit dem, was er so täglich vor sich hin dachte. Es war eine ganze Menge. Der Mann bestieg einen Intercity nach Basel. Ich wartete, bis er wegfuhr. Dann ging ich ins Polizeipräsidium. Nein, über einen Frank Grossenbacher liegt nichts vor. Hat er etwas mit der Entführung zu tun? Seltsamer Kerl. Den müssen Sie mal im Auge behalten. Zuerst behalten wir mal diesen kleinen Monitor im Auge. Frau Seiler wird in 15 Minuten losfahren. Und dann wird es hier piepsen. Und mit diesem Gerät hier kann man die Frequenzen der Autotelefone abhören. Raffiniert, nicht wahr, Maloney? Wir setzten uns hin. Wenig später begann es zu piepsen und der Polizist suchte die Frequenzen ab. Well, I know that, of course. Actually, there's nothing wrong with parents having money, to say the least. I personally have been living from hand to mouth for quite a while, believe it or not. Well, so to tell the truth, I'm more than happy to have married a girl with a lot of money. Haben Sie gehört, Maloney? Money! Der Mann spricht von Geld! Der Erpresser ist ein Brite! Die sind zwar wirtschaftlich auch beinahe am Ende, aber ich glaube nicht, dass das unser Mann ist. Zur Sicherheit werde ich noch etwas weitersuchen. Aber nur, damit Sie beruhigt sind. Da! Frau Seiler fährt aus der Stadt. Auf der Autobahn. Richtung Basel. Ich hab es geahnt. Frank Grossenbacher. Das ist aber kein sehr britischer Name. Sie müssen sofort die Kollegen in Basel alarmieren. Ich weiß nicht, ob ich um diese Zeit einen Kollegen finde, der Englisch spricht. Die sind doch alle beim 5-Uhr-Tee. Eine Stunde später hatte der Polizist einen englisch sprechenden Kollegen gefunden. Dieser wollte sich gerade an Frau Seilers Wagen heften, als im Polizeipräsidium das Telefon klingelte. Ja, alles klar, Frau Seiler. Wir werden Straßensperren errichten. Der Mann kann uns nicht entkommen. Ja, wiederhören. Gehe ich recht in der Annahme, dass alles schiefgelaufen ist? Der Erpresser forderte Frau Seiler auf, den Koffer mit dem Geld aus dem Fenster zu werfen und weiterzufahren. Wir wissen jetzt, wo die Übergabe stattfand. Ist ja toll. Und Sie glauben, dass der Mann sich jetzt ins Gras legt und ein wenig schläft, bis Ihre Leute ihn wieder wecken? Nein. Aber er kann sich nicht in Luft auflösen. Offenbar konnte er das, denn er wurde nicht gefasst. Dafür fanden die Polizisten in dem Gelände die Leiche einer jungen Frau. Wenig später wurde sie als Evelyn Seiler identifiziert. Frau Seiler benötigte medizinische Hilfe, um den Schock einigermaßen zu überstehen. Ich benötigte einen Whisky. Ein paar Stunden später tauchte der Polizist in meinem Büro auf. Sie ist erschossen worden. Irgendetwas stimmt da nicht, Maloney. Weshalb auf einmal so nachdenklich? Es ist doch normal, dass Sie im Dunkeln tappen. Es gibt zwei Dinge, die ungewöhnlich sind. Erstens, Evelyn Seiler war schwanger. Das ist allerdings ein Hammer. Ich habe da so einen ganz bestimmten Verdacht, wer der Vater sein könnte. Sie denken an diesen Frank Grossenbacher, nicht wahr? Ja. Der Mann ist ein Verfechter der Enthaltsamkeit. Vielleicht hat ihn Evelyn Seiler zu sehr an seine Schwäche erinnert. Ich weiß nicht. Auf alle Fälle ist an dieser Entführungsgeschichte etwas faul. Ach ja, Sie wollten mir ja zwei ungewöhnliche Dinge verraten. Richtig, Maloney. Wir haben den Koffer mit dem Geld gefunden. Er lag in einem Gebüsch nahe der Autobahn. Sieht so aus, als habe sich gar niemand die Mühe genommen, ihn in Empfang zu nehmen. Dabei wäre das kinderleicht gewesen. Ihre Leute kamen ja viel zu spät. Es gab da gewisse Koordinationsprobleme, aber Sie haben ja gar keine Ahnung, was für eine Logistik hinter einer solchen Polizeiaktion steckt. Es gibt halt Spiele, die nur im Sandkasten funktionieren. Theoretisch sind solche Aktionen immer erfolgreich. Praktisch geht alles in die Hose. Murphy hätte seine Freude daran. Ist das ein Kollege von Ihnen? Nein. Murphy und sein Gesetz sind ständige Begleiter der Polizei. Tatsächlich? Muss mich mal erkundigen, ob wir einen Mann dieses Namens in unserer Kartei haben. Vorläufig genügt es, wenn Sie diesen Grossenbacher zur Fahndung ausschreiben. Ich werde das in die Wege leiten. Aber funken Sie uns nicht dazwischen, Maloney! Ich lächelte und er ging. Wenig später klopfte es wieder an der Tür. Ich staunte nicht schlecht, als ich öffnete. Frank Grossenbacher sah aus wie ein Auserwählter, der gerade erfahren hatte, dass er auch nur eine kleine Nummer im Räderwerk des Lebens ist. Ich muss mit Ihnen reden, Maloney. Nur zu. Aber für Geständnisse ist die Polizei zuständig. Ich möchte, dass Sie für mich einen Fall übernehmen. Nicht schlecht. Aber ich bin kein Anwalt. Es geht um Geld. Meine ganzen Ersparnisse. Ich bin betrogen worden. Interessant. Erzählen Sie mir aber jetzt bloß nicht, dass Evelyn Seiler mit ihren Ersparnissen durchgebrannt ist. Evelyn? Nein, die hat nichts damit zu tun. Suchen Sie sie immer noch? Evelyn Seiler ist tot. Tot? Ermordet. Und die Polizei sucht Sie als Tatverdächtigen. Mich? Ja. Aber das ist doch absurd. Er war empört oder er spielte den Empörten. Das kommt manchmal auf das Gleiche hinaus. Er setzte sich, schwieg eine Weile und kaute an seinen Fingernägeln, als wäre er süchtig danach. Dann öffnete er den Mund wieder, um zu sprechen. Ich bin Mitglied der Weisheitskirche. Was ist denn das? Eine Lehre, wie man durch sinnvolles Einsetzen seiner Energien Außergewöhnliches vollbringen kann. Interessieren Sie sich dafür? Nein, Sie haben mir schon genug von diesem Unsinn erzählt. Ich habe meine ganzen Ersparnisse unserem geistigen Lehrer überlassen. Er heißt Roman Gabriel. Klingt gut. War Evelyn Seiler auch Mitglied dieser Sekte? Nein. Aber sie lernte Gabriel bei mir kennen. Und dieser Gabriel ist jetzt mit all ihrem Geld abgehauen? Ja. Ich verstehe das nicht. Er machte immer so einen abgeklärten Eindruck. Er hatte etwas Erhabenes an sich. Das haben die meisten dieser Vögel. Ist es denkbar, dass Evelyn Seiler zu diesem Gabriel ging, als sie bei ihnen auszog? Ehrlich gesagt, habe ich auch schon daran gedacht. Evelyn Seiler war schwanger. Vielleicht ist dieser Gabriel nicht so erhaben, wie er sich immer gibt. Vermutlich hat dieser Kerl nur eine Möglichkeit gefunden, mit wenig Energieaufwand viel Geld zu verdienen. Dieses? Ja. Wie viele Anhänger hat diese seltsame Kirche? Ein paar hundert. Soll ich zur Polizei gehen? Ich nickte und er ging. Eine Woche später wurde Roman Gabriel in Thailand verhaftet. Eine Untersuchung ergab, dass er Evelyn Seiler geschwängert hatte. Sie wollte das Kind nicht abtreiben und das war für Gabriel Grund genug, die Entführung vorzutäuschen und sie umzubringen. Schließlich hatte er Enthaltsamkeit gepredigt und da passt es nicht gut, wenn man plötzlich Vater wird. Gabriel hatte bei seiner Verhaftung eine 500.000 bei sich. Frank Grossenbacher ließ sich wieder zum triebhaften Leben bekehren. Und ich verschwendete meine Energien weiterhin so, wie ich es für angebracht hielt. Schließlich ist unsereins keine Niederwoltlampe.